Kundgabe 4886. Empfangen durch Bertha Dudder am 29.04.1950. Geistige Verbundenheit. Frage und Antwort. In steter Verbundenheit wirkend werdet ihr, meine Diener auf Erden, erfolgreich tätig sein. Und darum betrachtet alles als Fügung und unterordnet euch ihr. Aber beachtet auch die Stimme eures Herzens. Das heißt, achtet der Empfindungen, die euer Herz bewegt. So Menschen an euch herantreten, wes Geistes Kind sie sind. Die Kraft der Liebe strahlt über. Aber auch böses Sinnen und Trachten oder heuchlerisches Wesen ist nicht ohne Wirkung auf das Herz des Menschen. Und darum solltet ihr achten, welche Empfindungen ein Mensch in euch auslöst, der sich euch anzuschließen sucht. Die Bitte um Hilfe solltet ihr keinem abschlagen, doch gemeinsames Wirken setzt geistige Verbundenheit voraus, die stets vorhanden sein wird, wo ein guter Wille ist. Darum ziehet mich stets zu Rate, und ich werde euch recht unterweisen, was ihr tun und was ihr lassen sollet. Wer mich fragt, der wird auch die Antwort in sich vernehmen. Und so werde ich stets zu denen kommen, die im Willen mir zu dienen, sich zusammenfinden. Und ich werde alle ihre Schritte lenken dorthin, wo ihre geistige Arbeit von Erfolg ist. Wer bereit ist, für mich zu wirken und seinen Mitmenschen zu helfen, der wird stets auf meine Unterstützung rechnen können. Denn er ist von der Liebe getrieben und also steht er mit mir in Verbindung und kann nicht anders als richtig handeln. Und darum wird er ohne Bedenken tun, was ihm sein Herz eingibt. Denn ich selbst spreche durch das Herz zu ihm. Amen.